die Partei, über die wir vorwiegend reden, besteht seit 42 Jahren. Sie wurde am 5. Oktober 1972 in Paris gegründet mit herausragende organisatorische Hilfe damals der italienischen Neofaschisten des MSI oder Movimento Sociale Italiano. Das Thema ist gleichzeitig aktueller denn je und es ist drängender, als es war, als ich vor 15 Jahren in Köln war, zum selben Thema im Januar 1999. Das Thema ist aktueller, weil die Partei nicht nur nicht aus einer Spaltung hervorgeht wie damals, sondern, wie bereits erwähnt, mittlerweile ein Dutzend Rathäuser regiert. Es gibt also 15 rechtsextrem regierte Rathäuser, davon 11 vom Front National und 4 von anderen rechtsextremen kleineren Formationen, insbesondere der rassistischen Regionalpartei Ligue du Sud, die also in ihrem Namen, wie sich erkennen lässt, eine italienische Lega Nord anzudocken versucht, wobei es de facto eine Arbeitsteilung gibt, weil der Front National keine Gegenkandidaten gegen die rechtsextreme Regionalpartei Ligue du Sud aufgestellt hat, also keine konkurrierenden Listen. Der Front National verfügt anders als 1999 über Abgeordnete in der französischen Nationalversammlung trotz des Mehrheitswahlrechts, was es also normalerweise verhindert, dass kleinere oder mittelstarke Parteien eine parlamentarische Vertretung auf nationaler Ebene erlangen können. Und vor allem, das sage ich 3 Wochen vor den Europaparlamentswahlen, die gleichzeitig zur Kommunalwahl in NRW in Kürze stattfinden werden, der Front National wird eine der stärkeren rechtsextremen Parteien im nächsten Europaparlament sein. Um eine Fraktion im Europaparlament zu bilden, benötigt man im Augenblick 25 Sitze für Parteien aus 7 verschiedenen Ländern. Dem Front National allein werden im Moment, wenn die Prognosen so zutreffen, das heißt, wenn das, was in den Umfragen steht, in den Urnen dann auch so sich bestätigt, dem Front National allein werden im Moment 20 Sitze vorausgesagt, mit je nach Umfrage zwischen 20% und 24% der Stimmen, was, wenn es denn so kommt, aus ihm die, je nach Konstellation, je nach Umfrage, stärkste oder zweitstärkste Partei kurz vor oder kurz nach der ÖNP machen würde. Die ÖNP ist ungefähr von ihrem Standpunkt, von ihrem Standort im politischen System her ungefähr die entsprechend zu dem, was in Deutschland die CDU-CSU ist. Also die ÖNP steht auch je nach Umfrage zwischen 20% und 24%, 25% und der Front National eben ungefähr auf Augenhöhe mit ihr. Der Front National ist gleichzeitig die dienstälteste rechtsextreme Partei im Europaparlament, wenn man es so ausdrücken möchte. Das Europaparlament wird seit 1979 gewählt. 1979 zogen keine heute noch vertretenen rechtsextremen Parteien dort ein. Es gab die italienischen Neofaschisten vom MSI, den ich schon erwähnt habe, die es in der Form aber nicht mehr gibt, weil die Mehrheit, das was früher der MSI war, also die italienischen Neofaschisten, aufgesogen worden ist von der Sammelpartei der Rechten unter Silvio Berlusconi, dem Volk der Freiheit, dem Popolo della Libertà, und das ex-neofaschistische oder zum Teil postfaschistische, zum Teil neofaschistische Spektrum hat sich seitdem aufgesplittet. Es gibt also die Traditionsfaschisten neben den etwas zum Konservativismus konvertierten Postfaschisten. Und der Front National zog 1984 ins Europäische Parlament ein und ist also die Partei, die die längste Kontinuität auf der extremen Rechten im Europäischen Parlament hat. Er hat an mehreren Fraktionsbildungen teilgenommen oder Fraktionsbildungsversuchen. Die erste Fraktionsbildung war 1989 mit den Westdeutschen. Das Europaparlament damals wurde noch vor der Wiedervereinigung gewählt. Mit den westdeutschen Republikanern, den REPs, die damals im Höhenflug waren, vor denen heute nur noch Ruinen übrig sind, weil sie aus verschiedenen Gründen mit ihrem strategischen Ansatz gescheitert sind. Und mit dem italienischen MSI, den es damals noch gab. Die Fraktion flog allerdings nach einem halben Jahr auseinander. Ein Grund war, dass die westdeutschen Abgeordneten, die Republikaner, extrem stark auf dem deutschen Charakter Südtirols beharrten, was den italienischen Abgeordneten nicht ganz so sehr gefiel oder eher etwas stärker missfiel. Der Front National hat sich in diesem Streit auf die Seite der deutschen oder westdeutschen Abgeordneten der REPs geschlagen, aus dem Grund, dass der Front National und die REPs, die Republikaner, gemeinsam obsessiv sich mit der Einwanderungsfrage, also der in Anführungszeichen Ausländerfrage in ihrer Terminologie, beschäftigten. Das interessierte die italienischen Neofaschisten vom MSI damals gar nicht so sehr, weil der MSI in Italien, vor allem in Süditalien, stark verankert war, was damals noch eine Auswanderungsregion und keine Einwanderungsregion war. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert durch die transnationale Migration über das Mittelmeer, also inzwischen ist es zumindest eine Durchwanderungsregion, aus dem subsaharischen Afrika und aus Nordafrika geworden. Aber damals war es noch überwiegend eine Auswanderungsregion, sprich die sogenannte Einwanderungsproblematik war den MSI-Leuten relativ wurscht, im Unterschied zu dem französischen FN und den deutschen Republikanern. Der Front National wurde dann weiterhin kontinuierlich ins Europaparlament hineingewählt. Die deutschen Republikaner mussten es verlassen. 1994 erhielten sie nicht mehr die notwendige Stimmenzahl, sondern scheiterten beim zweiten Anlauf an der 5%-Hürde. Sie fielen damals von 7 auf 3,5%. Die österreichische FPÖ ist eine andere stimmenstarke rechtsextreme Partei, die ist aber erst seit 1994 im Europaparlament vertreten, weil Österreich 1994 der Europäischen Union beigetreten ist. Andere rechtsextreme Parteien, die heute stimmenstark sind, sind erst später ins Europäische Parlament eingezogen. Es gab einen zweiten Fraktionsbildungsversuch 2007 mit der Fraktion ITS, Identität, Tradition, Souveränität. Unter Vorsitz von Bruno Goldisch, dem damaligen Vizepräsidenten des französischen Front National, der inzwischen ins hintere Glied zurückgerückt ist, weil er Gegenkandidat gegen die jetzige Parteivorsitzende Marine Le Pen war, als es das Rennen um den Vorsitz 2010 gab, also die interne Urabstimmung. Er war aber damals Vizepräsident des Front National und eben Fraktionsvorsitzender, Chef dieser Parlamentariergruppe, dieser Fraktion. Die Fraktionsbildung war dadurch möglich, dass Rumänien und Bulgarien zum 01.01.2007 zur Europäischen Union beitraten, was für die extreme Rechte gewissermaßen ein Glücksfall war, was die Fraktionsbildung betrifft, obwohl die rechtsextremen Parteien gegen den Beitritt dieser Länder zur EU waren und obwohl sie insbesondere gegen die Freizügigkeit für Menschen aus diesen Ländern in der EU eintraten und immer noch eintreten, weil die bulgarischen und rumänischen Abordnungen, die dann ins Europaparlament einzogen, die entsprechende Anzahl von rechtsextremen Parlamentariern mit sich brachten. In Rumänien war damals die PRM, Partido Roman Iomare, also die Großrumänien-Partei, stark. Die ist inzwischen auch etwas abgesunken, weil sie andere rechte Formationen ihr Konkurrenz machten. Und in Bulgarien war die Partei Ataka stark, die immer noch relativ stark ist. Dadurch war die Fraktionsbildung möglich. Damals waren 20 Abgeordnete dafür erforderlich. Seit 2009 ist die Zahl auf 25 angehoben worden. Auch diese Fraktion flog allerdings nach 9 Monaten, 10 Monaten im November 2007 auseinander. Und zwar aufgrund von Nationalitätenkonflikten sozusagen. In Italien gab es damals im Herbst 2007 pogromartige Ausschreitungen gegen Roma, weil es Kriminalfälle gab, insbesondere Vergewaltigungen, die den Roma in die Schuhe geschoben wurden. Und die italienische neofaschistische Europaparlamentarierin Alessandra Mussolini, die Enkelin von ihr wisst schon wem, die auch dieser Fraktion angehörte, hat sich dann derart hineingesteigert in ihren Reden, ihre Obsession, dass sie dann forderte, alle Rumänen und insbesondere auch den rumänischen Botschafter aus Italien hinauszuwerfen, also zwischen EU-Ländern, auch gepflegter Umgangsstil. Das gefiel natürlich wiederum den Abgeordneten der Großrumänien-Partei nicht, sodass die Fraktion in beide Richtungen auseinanderflog. Mussolini, Alessandra Mussolini wurde angegriffen und zog beleidigt aus der Fraktion aus. Die rumänischen Abgeordneten zogen aber auch aus gleichzeitig, sodass die Fraktion die notwendige Mandatsstärke verlor. Dadurch scheiterte diese Fraktion. Und im jetzigen Europaparlament ist am 7. Juni, beziehungsweise am 4. und 7. Juni, die auf den britischen Inseln wählen sie immer 3 Tage vorher, gewählt worden ist, gibt es keine rechtsextreme Fraktion, weil sie die notwendige sowohl die Parteien als auch die Sitzezahl nicht zusammenbekommen haben. Also zum Beispiel die 3 Abgeordneten des Front National sitzen als Fraktionslose im Europäischen Parlament. Also wie ich gerade schon sagte, im Moment weist der Front National nur 3 Abgeordnete im Europäischen Parlament auf. Das hat damit zu tun, dass das letzte Europaparlament im Juni 2009 gewählt worden ist in der Zeit, die der absoluten Tiefphase des Front National entspricht. Darauf komme ich nachher zurück. Also in der Phase, in der Nicolas Sarkozy als damaliger Superstar des konservativen Blocks erfolgreich es geschafft hatte, die Wählerschaft des Front National anzuziehen, was aber nur von vorübergehender Wirkung sein sollte. Das heißt, die magnetische Wirkung ließ schnell nach und hat dann total ab dem darauffolgenden Jahr 2010 ihre Wirkung verloren, was mit dem pfeilartigen Wiederaufstieg des Front National einherging. Jedenfalls 2009 fällt noch Die letzte Europaparlamentswahl fällt noch in die Schwächephase des Front National, der damals nur 3 Sitze erhielt. Aber wie gesagt, im Moment werden eben 20 Sitze prognostiziert. Und wenn es auch in Anführungszeichen nur 15 werden sollten, das wird auf jeden Fall eine stattliche Portion von Europaparlamentsabgeordneten werden. Und vor allem zeichnet sich schon ein Bündnis ab. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine gemeinsame Fraktion geben, weil diesmal diese Parteien tatsächlich im Paket von vornherein antreten. Es gab also ein Bündnistreffen am 15. November 2013 in Wien auf Einladung der dort ansässigen FPÖ hin, wo 6 Parteien sich verabredeten zu einer Kooperation im Wahlkampf. Es gibt also auch Austausch von Wahlkämpfern, zum Beispiel Marine Le Pen war am 3. April in Brüssel beim Vlaams Belang, bei der flämisch-nationalistischen Partei aus Nordbelgien, zu Gast als Wahlkampfrednerin. Und vor allem verabredeten sie natürlich, im Europaparlament zu kooperieren und eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Das heißt, da sind schon 6 von 7 Ländern versammelt. Wie gesagt, man benötigt Parteien aus 6 Ländern. Das wären die österreichische FPÖ, die auch mit einem Stimmenanteil von 20% aufwärts, also von über 20% rechnen kann. Das ist die italienische Lega Nord. Das wäre der belgisch-flämische Vlaams Belang, also die Partei Flämisches Interesse. Das wäre der französische FN. Die Partei Schwedendemokraten, Sverige Demokraterna, und eine slowakische Partei, die SNS, die slowakische Nationalpartei, die einzige Splitterpartei unter den genannten ist. Also das ist eine Partei, der ungefähr 2% prognostiziert werden. Das anderen sind Parteien, die mit 2-stelligen Stimmenanteilen rechnen können, insbesondere der Front National und die österreichische FPÖ. Eine 7. Partei ist auch im Paket schon dabei, die war zwar nicht in Wien dabei, aber ihr Chef Geert Wilders, ihr wisst schon, der wasserstoffblonde Niederländer, der den Koran mit Mein Kampf vergleicht und ähnliche Schoten ablässt, hat sich 2 Tage vor dem Wiener Treffen am 13. November in Den Haag mit Marine Le Pen getroffen, auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit ihr im niederländischen Parlament gegeben und hat also auch eine Kooperation mit ihr angekündigt. Die beiden hatten sich schon mal im April 2013 in Paris getroffen. Aus dem gleichen Anlass hat Wilders auch andere nordeuropäische Parteien, insbesondere skandinavische Parteien, aufgefordert, auch mitzuziehen. Insbesondere die dänische, also die Dansk Folkeparti, die dänische Volkspartei DFP von Pia Kjaergaard, die auch eine rechtsextreme, insbesondere antimuslimische Partei, einwandererfeindliche Partei ist, was allerdings von der dänischen Partei ausgeschlagen worden ist. Die hat sofort reagiert am darauf folgenden Tag, am 14. November, und gesagt, nein, der Front National ist uns zu antisemitisch und Jean-Marie Le Pen ist immer noch da, also der Vater und Vorgänger, Amtsvorgänger der jetzigen Parteivorsitzenden, und hat noch zu viel Einfluss und das würde uns zu sehr in ein klassisch-faschistisches Fahrwasser hineinziehen und das wollen wir nicht. Also rassistische Parteien schimpfen gern andere Parteien Rassisten, um selber sich auch besser darzustellen. Das ist klassisch. Jean-Marie Le Pen und Jörg Haider haben sich in den 90er Jahren auch mitunter gegenseitig als Rassisten beschimpft. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede in der strategischen Orientierung. Und das hat was mit der Positionierung dieser Parteien zu tun. Ich werde jetzt nicht intensiver auf die europäische Ebene eingehen, um nicht der Veranstaltung von morgen vorzugreifen, auch wenn wir nicht unbedingt derselbe Personenkreis sein werden. Aber morgen werden wir ein bisschen die europäischen Vergleiche und die europäische Ebene vertiefen. Aber zumindest so viel dazu. Es gibt, sagen wir mal, rechtsextreme Parteien mindestens zweierlei unterschiedlichen Typus in Europa. Das ist jetzt etwas schematisiert. Die Wirklichkeit ist regelmäßig komplexer als die Schemata. Aber es lässt sich dennoch ein bisschen in ein Schema einordnen. Vergessen wir mal den Begriff des Populismus. Das ist ein bürgerlich-journalistischer Nonsensbegriff. Der Front National ist alles nur keine populistische Partei. Wenn man den Begriff ernst nimmt, Populismus heißt, Stimmungen in der Bevölkerung hinterherzulaufen und dahin zu gehen, wo die Bevölkerungsstimmung ist. Der Front National macht das mitunter, natürlich. Der Front National macht natürlich mitunter, was unter dem Populismusbegriff gefasst wird. Das heißt, dass sozusagen das Volk gegen die Eliten in Stellung zu bringen. Das macht er natürlich, weil es eine Partei ist, die seitdem es sie gibt, in der Opposition ist, die immer in der Opposition war und die natürlich die Schwächen, die Missetaten und das Versagen und das Scheitern der anderen Parteien, die regiert haben oder noch regieren, aufgreift. Natürlich tut sie das. Das würde jede Oppositionspartei tun. Und natürlich tut es eine Partei, die schon immer in der Opposition war, systematisch. Das ist aber eine Masche, das ist eine Methode, das ist ein Politikstil. Das macht aber mitnichten die Ideologie dieser Partei aus, die, wie ich nachher ausführen werde, in einigen Augenblicken ihrer Geschichte durchaus total gegen die Mehrheitsmeinung gehende Positionen einnimmt, mitunter total ihre eigene Wählerschaft gegen den Strich bürstet und ihre Linie, vor allem wenn die Linie wechselt, durchzieht. Wie zum Beispiel bei ihrem internationalen Positionswechsel, ihrem Positionswechsel in der internationalen Politik Anfang der 90er Jahre, auf den ich nachher zurückkommen werde, wo die Front National Führung absolut krass in der Minderheit war, inklusive in ihrer eigenen Wählerschaft. Das heißt, die Idee, dass die Natur der Partei sich darin erschöpft, dem, was sozusagen Volksstimmung ist, hinterherzulaufen, ist eine Nonsensidee. Das ist bürgerlicher Nonsenssprech, journalistischer Nonsenssprech, von Populismus zu reden. Aber es gibt zwei Typen von rechtsextremen Parteien. Das eine sind, sagen wir mal, rechtsbürgerliche Parteien, die im Kern ein härteres Korrektiv zu konservativer oder wirtschaftsliberaler Politik sind. Das heißt, Parteien, die im Prinzip das aufgreifen und unterstützen, was bürgerliche, konservative, wirtschaftsliberale Parteien ohnehin tun. Das heißt, soziale Ungleichheiten akzeptieren, hinnehmen oder verschärfen. Mit einem Unterschied, bei klassisch wirtschaftsliberalen Parteien sortiert sich das nach dem Geldbeutel. Das heißt, hochqualifizierte Einwanderer zum Beispiel können durchaus als leistungsstärker begriffen und deswegen positiver betrachtet werden als in Anführungszeichen leistungsschwache Inländer. Bei den rechtsextremen Parteien, die, sagen wir mal, eine eher wirtschaftsliberale Komponente haben, kommt dann ein zweites Element hinzu, nämlich die Forderung, dass die Folgen dieser Politik ethnisiert werden sollen. Das heißt, dass immer noch sozusagen den Inländern, den Inhabern des richtigen Passes, bestimmte Vorteile oder bestimmte Garantien gegen den totalen Abstieg, gegen den totalen sozialen Abstieg reserviert bleiben sollen und dass doch bitte die Verlierer der Politik und der Verschärfung der Ungleichheiten, die sich in der Gesellschaft unten einzuordnen haben, dass die möglichst auszuwählen seien unter den Einwanderern, aus den ethnischen Minderheiten, aus den Neuzuwandernden und so weiter. Also regelmäßig haben wir hier sozusagen eine Akzeptanz der sozialen Pyramide, so wie sie da ist in der bürgerlichen Gesellschaft. Es sind Leute, die sind oben, ja, die verdienen, dass sie oben sind, weil sie leistungsstark sind, und es gibt Leute, die sind unten oder die sollen gefälligst unten sein und keine Ansprüche anmelden oder unten bleiben. Und die unten sind, das wird nur bei den rechtsextremen Parteien verstärkt durch die ethnisierte Brille betrachtet, also die Leute, die von außen kommen. Die Einwanderer, die Zuwanderer oder Leute, die durch Zugehörigkeit zu ethnischen Minderheiten sozusagen aus der Bevölkerung hinaus definiert werden. Andere, das sind sozusagen die Parteien, die man als nationalkonservativ oder nationalliberal betrachten könnte. Das heißt, die Ethnisierung von Politik kombinieren mit einer Befürwortung von Wirtschaftsliberalismus und mit einer grundsätzlichen Befürwortung der sozialen Ungleichheiten, so wie sie da sind. Nur eben mit der Forderung, dass sozusagen die Inländer doch in gewissen Grenzen auf die richtige Seite sortiert werden sollen. Eine andere Komponente rechtsextremer Formationen oder eine andere Komponente innerhalb der extremen Rechten in Europa ergänzt diese Abgrenzung, die bei den anderen da ist, nach unten und nach außen gegen Neuzuwanderung und gegen die Ansprüche der ärmeren Länder und der dritten Welt und der Armen, die hier im reichen Europa hereinfluten würden, wenn man sie lassen täte. Die ergänzen diese Abgrenzung nach unten und nach außen durch eine Abgrenzung auch nach oben. Das heißt, die sagen nicht nur, da gibt es Leute, die stehen unten, die sollen unten bleiben oder die sind draußen und sollen draußen bleiben, sondern die oben sind, die haben es auch nicht verdient, oben zu sein. Weil die sind nur oben, weil die wirklichen Qualitäten derer, die zu unserem eigenen Volk gehören, nicht als solche wahrgenommen werden und sozusagen die Leute, die es verdient hätten, nicht die Früchte ihrer Verdienste ernten. Die oben sind, sind da, weil es einen Komplott gibt, um die Nationen zu schwächen. Die Nationen werden geschwächt durch Produktionsabwanderung ins Ausland, durch Einbindung in supranationale Institutionen von der Europäischen Union bis zu den Vereinten Nationen, durch Schwächung der Nationen, durch antirassistische Ideologie, und die französischen extremen Rechten sagen gerne droit de l'homme, es kommt von droit de l'homme, also Menschenrechte, also droit de l'homme wäre sowas wie Menschenrechtsideologie oder Menschenrechtshuberei. Das sind alles Instrumente, um die Nationen von innen heraus zu schwächen, weil es einen Komplott gibt. Und die intellektuellen, politischen, zum Teil die wirtschaftlichen Eliten sind Bestandteil dieses Komplotts. Die sind nämlich da, weil sie von der Schwäche der Nationen profitieren oder von der Abkehr. Weil diese Eliten eine Abkehr von den Nationen betreiben, werden sie gefördert durch sozusagen das Komplott, was auf die Schwächung der Nation oder auf die Bildung einer Weltregierung abzielt. Das heißt, die Parteien, die ich als nationalkonservativ oder nationalliberal bezeichnet habe, sagen im Grunde, wir wollen nicht bezahlen für die, die unten oder draußen bleiben sollen. Aber uns geht es relativ gut und so soll es auch bleiben. Die andere Variante, die man als national-sozial oder nationalsozialistisch im zugespitzteren Falle oder nationalrevolutionär oder nationalsozialdemagogisch bezeichnen könnte, die ergänzen das um, wir wollen auch nicht bezahlen für die, die oben sind, weil die es nicht verdient haben, oben zu sein. Sondern die sollen von da verschwinden und die Leute, die es verdient haben, müssten nach oben kommen. Also wir. Wir die Besseren. Beide Varianten teilen natürlich ein Grundanliegen. Es gibt sie und es gibt uns. Das heißt, es gibt grundsätzlich miteinander unvereinbare unvereinbare Interessen von Teilen des Menschengeschlechts und es gibt unüberbrückbare Interessengegensätze, die was mit angeborenen Unterschieden zu tun haben. Nur die Konsequenzen, die man daraus zieht, den sozialen Diskurs und den wirtschaftlichen Diskurs, das wirtschaftliche Programm, das man daraus ableitet, sind in beiden Fällen ziemlich unterschiedliche. In Europa haben wir Parteien beiden Typus. In der Regel sind, das ist jetzt auch etwas schematisiert, die nordeuropäischen Parteien in den Niederlanden, in Skandinavien, eher wirtschaftsliberale rechtsextreme Parteien. Die stärksten rechtsextremen Parteien in Nordeuropa sind ursprünglich als Anti-Steuerparteien entstanden. Die Fortschrittspartei Norwegen, die seit Oktober 2013 wieder mitregiert. Die Fortschrittspartei in Dänemark unter Mogens Glistrup, die dann abgelöst worden ist durch die dänische Volkspartei, die ich vorher schon erwähnt habe, die DFP, die eine Abspaltung von ihr war, Anfang der 2000er Jahre, die dann ihre frühere Mutterpartei überholt hat. Das sind im Kern wirtschaftsliberale Parteien, die durchaus für internationalen Freihandel sind, für die Grenzöffnung, für den wirtschaftlichen Wettbewerb und für die wirtschaftliche Konkurrenz, so wie sie im Moment abläuft, die das gar nicht in Frage stellen, sondern die sagen, ja, das ist im Prinzip eine gute Sache und unsere Nation gehört im Prinzip zu den Gewinnern. Und das ist gut so und soll so bleiben. Nur muss garantiert werden, dass nicht sozusagen unser Status dabei in Gefahr gerät, weil zum Beispiel durch EU-Verordnungen, durch die Einbindung in die EU und dadurch, dass die Nation weniger eigenen souveränen Spielraum hat und durch Einwanderung, weil unser Standort dabei geschwächt wird. Die Parteien des anderen Typus dagegen sind in der Regel, zumindest in ihrem Diskurs, in der Art, wie sie sich positionieren, um politische Marktanteile, um Marktanteile bei Wahlen zu gewinnen, eher kritisch bis ablehnend gegenüber dem herrschenden Wirtschaftsliberalismus, der also als Bestandteil des Komplotts zur Schwächung der Nationen dargestellt wird, üben sich eher in einem protektionistischen Diskurs, der also sozusagen die Öffnung der Grenzen für den Wettbewerb, für den freien Kapitalfluss, die freie Transferierbarkeit von Kapital und von Dienstleistungen eher betrachtet als Mittel zur Schwächung der eigenen Nation, weil die Industrien abwandern und weil Produkte aus China importiert werden und weil Einwanderer hereinkommen. Das heißt, das sind Parteien, die sich eher in ihrem Diskurs ablehnend gegen den herrschenden Wirtschaftsliberalismus, zumindest in seiner konkreten Ausprägung, positionieren. Es gibt manche Parteien, die kann man relativ deutlich dem einen oder anderen Typen zuordnen. Ich habe schon gesagt, die nordeuropäischen Parteien bilden eher den rechtsextrem wirtschaftsliberalen Typus. Es gibt andere Parteien, die sich klar als vermeintlich systemfeindliche, Antisystem, rebellische Parteien darstellen und die, sagen wir mal, das Element der sozialen Demagogie stark in den Vordergrund rücken. Wir denken an Parteien wie Chrissi Avgi, also Goldene Morgenröte in Griechenland, die sich stark vom bürgerlichen Establishment absetzt und natürlich durch die Krise Zulauf erhält. Eine Partei, die relativ stark am Modell des historischen Nationalsozialismus angelehnt ist, also die sich auch offen hitleristisch gibt, Hitler befürwortend gibt. Und wir haben Parteien, die stehen irgendwo dazwischen und das sind in der Regel die erfolgreichsten Parteien oder umgekehrt die Parteien mit dem stärksten Wähleranteil und der sozusagen dem größten Erfolg in ihren Ländern sind, oftmals die Parteien, die es schaffen, Elemente von beiden Modellen miteinander zu kombinieren. Oder aber die von einem zum anderen gewandert sind und dabei aber oft noch jeweils ein Segment aus der Gesellschaft ansprechen, das sozusagen jeweils einem dieser Modelle entspricht. Also natürlich eine Partei, die rechtsextrem und wirtschaftsliberal ist, hat in der Regel einen Stamm, der aus Leistungseliten besteht, aus Besserverdienenden, die weniger Steuern zahlen möchten, die weniger abgeben möchten und die sich davor fürchten, dass ihr relativer Wohlstand geschmälert wird durch den wachsenden Anteil an Armen, durch Zuwanderung, durch Asylsuchende. Das heißt, das sind Parteien, die sich eher an Leute, die relativ gut situiert sind, situieren, wobei sie immer auch eine gewisse Arbeiterwählerschaft mitnehmen, eben mit dem Appell, ihr seid doch leistungswillig und euch geht es zumindest im internationalen Vergleich noch relativ gut und euer Wohlstand könnte auch geschmälert werden. Dagegen sind Parteien, die sozusagen eher den pseudo-revolutionären, sozialdemagogischen Diskurs hervorkehren, sind eher Parteien, die überdurchschnittlich stark, also gemessen an der Verteilung ihres Publikums, ihrer Wählerschaft, überdurchschnittlich Menschen aus sozialen Unterklassen ansprechen. Deklassierte oder Menschen, die zumindest Angst vor sozialem Abstieg haben. Oder Leute, die sich zu den Verlierern der herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Prozesse rechnen. Der Front National gehört zu den Parteien, die Elemente aus beiden Modellen miteinander kombinieren. Das gilt auch für andere Parteien. Die österreichische FPÖ zum Beispiel hat auch eine gewisse Wanderung vollzogen, zum Beispiel in den wirtschaftlichen Positionen von den 1990er Jahren, wo sie klar neoliberal war, zu eher protektionistischen Positionen später. Der Front National hat aber auf fast musterartige Weise, also ich sage jetzt nicht mustergültig im Sinn, dass es gut ist, aber wenn man studieren möchte, auf fast schulbeispielhafte Art und Weise, die Wanderung von der einen zur anderen Position vollzogen und versucht aber heute sozusagen den Angebotstyp, auf dem sie sitzt, wieder zu erweitern, das heißt die Palette zu vergrößern. Auch jetzt werde ich wieder ein bisschen schematisieren müssen und jetzt werde ich die Geschichte der Partei in verschiedene Phasen, in verschiedene Perioden einteilen. Aber natürlich gibt es in jeder der Perioden Elemente, die aus dem Mainstream, den ich für die jeweilige Periode charakterisieren werde, ausbrechen und sozusagen ihn ergänzen. Also sozusagen ist es nicht so, dass es in einer Periode schwarz und in der anderen weiß ist und dazwischen gibt es keine Grautöne. Natürlich ist die Wirklichkeit komplizierter als die Schemata. Aber wenn man schematisieren möchte, kann man vier große Perioden bilden. Eigentlich fünf. Wobei eine davon eine ist, wo sich eigentlich gar nichts tut und eine Periode des Stillstands ist, die ich also ganz kurz abhandeln werde. Die erste Periode ist die des Front National als Splitterpartei, die vor allem Ideologieproduktion betreibt, die keine größere gesellschaftliche Resonanz findet, die aber trotzdem eine politische Funktion für die extreme Rechte aufweist. Das ist die Periode von der Gründung der Partei 1972 bis zu ihrem ersten Durchbruch bei Wahlen 1982. Der Front National ist eine Partei, die ungefähr so viel gesellschaftliche und politische Bedeutung hat, damals wie heute die NPD. Sogar ein bisschen weniger. In Wahlergebnissen ausgedrückt heißt das, bei den ersten Parlamentswahlen, an denen die Partei teilnimmt, 1973 1,3%, im März 1973 bei den zweiten Parlamentswahlen, an denen sie teilnimmt, im März 1978 0,3%. Bei den Parlamentswahlen im Juni 1981 nach der Wahl von François Mitterrand zum Präsidenten 0,2%. Das heißt, eine Partei, die ungefähr auf der Ebene ist wie die NPD in aus ihrer Sicht besseren und schlechteren Tagen. Die NPD 1990 sind 0,2-0,3%, heute sind es eher 1-1,5%, weil andere rechtsextreme Parteien im Abwind sind, vor allem die Republikaner, die total runtergekracht sind. Aber die Partei hat eine Funktion, so wie die NPD eine hat, aber eine andere. Die Partei hat eine Staubsaugerfunktion. Das heißt, die Partei ist dafür da, Generationen von Aktivisten, die durch verschiedene historische Erfahrungen durchgegangen sind, zusammenzuhalten, die sich sonst verlieren würden, weil die Leute sich ins Privatleben zurückziehen würden oder vielleicht sogar politisch ihrer Ideologie abschwören würden und was anderes machen würden. Es gibt verschiedene Generationen, wie in jedem Land, die durch bestimmte historische Phasen durchgegangen sind und sich darin politisiert haben. Das ist, weil Frankreich eine relativ wechselhafte Geschichte hat. Also Frankreich hat seit 1789 quasi alle Formen von politischen Regimen durchlaufen, außer dem sowjetischen Typ. Weil Frankreich eine wechselhafte Geschichte hat, sind das relativ unterschiedliche historische Erfahrungen, aber für die extreme Rechte von Bedeutung sind, wir reden von einer Partei in den 70er Jahren, die Nazi-Kollaboration, beziehungsweise der historische Faschismus, der Bewegungsfaschismus in den 30er Jahren, der es in Frankreich nicht geschafft hat, aus eigener Kraft an die Macht zu kommen, im Unterschied zu Deutschland und in Italien. Und mit Abstrichen Spanien, aber auch in Spanien kam der Faschismus nur A durch starken militärischen Einsatz und B durch die Hilfe Hitler-Deutschlands und Mussolini-Italiens an die Macht. Die Nazi-Kollaboration, die Kolonialkriege, das spielt jetzt in der deutschsprachigen Rechten eine geringere Rolle, weil Deutschland und Österreich keine Kolonial- und die Schweiz keine Kolonialmächte waren, zumindest nicht nach 1918. Die Kolonialkriege insbesondere als besonders prägend für die extreme Rechte in Frankreich und für relativ breite Bevölkerungskreise der Algerienkrieg. Also besonders prägend, weil erstens das stehende Heer, also die Wehrpflichtigen in Algerien eingesetzt waren im Algerienkrieg. Das heißt, in Algerien waren 500.000 Soldaten zum gleichen Zeitpunkt im Einsatz. Das heißt, das prägt ganze Generationen von Leuten in Millionenzahl. Und in Algerien gab es 1 Million europäischer Siedler, die zu 80-90% nach der Unabhängigkeit, nach der Befreiung Algeriens vom Kolonialismus ausgesiedelt wurden und nach Südfrankreich in der Regel oder in den Pariser Raum übergesiedelt sind. Das heißt, ein Potenzial, was ungefähr mit dem vertriebenen Milieu in Deutschland vergleichbar ist. Das heißt, ein Potenzial, ein Teil davon hat sich politisch in alle Winde zerstreut, aber ein Teil davon ist als sozusagen berufsvertriebenen Milieu und berufsmäßig Ressentiments schürende oder berufsmäßig Ressentiments kultivierendes soziales Milieu übrig geblieben. Das war ein wesentlicher Bestandteil, eine wesentliche Komponente der ersten Kernwählerschaft des Front National in den 80er Jahren, das sogenannte Pied-Noir-Milieu. Pied-Noir sind das Siedlerpack, das in Nordafrika wohnte und dann nach der Befreiung vom Kolonialismus nach Frankreich gekommen ist. Pied-Noir, weil, also Schwarzfüße, weil die Füße in Afrika und der Kopf in Europa ist. Das war die Geschichte dieses Begriffs. Es gibt noch 2, 3 andere Varianten, aber das ist die wahrscheinlichste Erklärung für den Begriff, den es also schon seit langem gibt. Zur Geschichte der extremen Rechten gehören aber auch die rechtsextremen Studentenbewegungen in den 60er Jahren. Und da haben wir wieder verschiedene Varianten. Wir haben die Schlägervariante mit Gruppen wie Occident oder Ordre Nouveau. Wobei Ordre Nouveau, also neue Ordnung, angelehnt an Ordine Nueva in Italien, was auch eine militante neofaschistische Bewegung in Italien war, Ordine Nuovo. Ordre Nouveau war das Rückgrat bei der Gründung des Front National. Also da kam der erste Kaderstamm her, der aus der studentischen Ecke kam. Ordre Nouveau und vor ihm Occident von 1964 bis 1968 waren Schlägertruppen, die auf den wachsenden Einfluss der Linken und der radikalen Linken, vor allem in der Jugend, in der Schüler- und Studierendenschaft und auch in Teilen der Arbeiterschaft in den 60er Jahren durch Militanz und Gewalt reagiert haben. Es gab aber auch andere rechtsextreme Bewegungen, die versuchten, aus dem Scheitern, also insbesondere aus den Niederlagen Frankreichs in den Kolonialkriegen und insbesondere im Algerienkrieg, andere Schlussfolgerungen zu ziehen, nämlich die einer ideologischen Erneuerung durch Arbeit an den Begriffen, an den Konzepten, einer grundlegenden Neukonzeption politisch-ideologischer Fundamente. Also zum Beispiel mit dem Neudenken, dass man sagt, wir sind gar nicht für die Verteidigung des Kolonialismus und den Imperialismus, wir sind für die Befreiung der Völker, nur Frankreich ist auch eine unterdrückte Nation, also durch den US-Imperialismus, durch den Zionismus unterdrückt. Das war zum Beispiel ein Ansatz der Nationalrevolutionäre und der sogenannten Solidaristen, das ist eine Strömung der extremen Rechten in Frankreich in den 60er und 70er Jahren. Oder für andere Strömungen, wo man sagt, also bisher zeichnete die extreme Rechte sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie die Rassenhierarchie verteidigte. Wir sind aber völlig für das Neu- und Umdenken. Wir sagen gar nicht mehr, es gibt eine Rassenhierarchie, sondern wir sagen, es gibt Kulturen, die sind alle respektabel, die stehen alle auf gleicher Augenhöhe, nur dürfen sie sich nicht miteinander vermischen, weil die Vermischung ist schädlich für die Identität jeder Einzelnen dieser Kulturen. Da lässt sich natürlich auch wunderbar damit begründen, dass die Einwanderer nach Hause gehen sollen. Nicht, weil wir Ressentiments nähren würden oder rassistisch werden, sondern weil es gut ist, dass sie an ihre eigene Kultur wieder anknüpfen können. Zum Beispiel die extreme Rechte bis dahin war eher für die Verteidigung des Christentums und für die Verteidigung dieses Leuchtfeuers der Christenheit, das in Nordafrika eingepflanzt war, also sozusagen der christliche Siedlerstaat in Nordafrika. Aber wir brechen mit dem Christentum, also Teile der extremen Rechten knüpfen in den späten 60ern mit dem Neuheidentum wieder an und sagen, das Christentum war schon immer schädlich, das Christentum war ein Fremdkörper in der europäischen Zivilisation, der erstens fremdrassischen Ursprungs ist, weil es von den Semiten kommt, vom Judentum, und zweitens, weil das Christentum ist ja doch eigentlich die Wurzel all dieser Übel, die wir Sozialismus, Kommunismus, Demokratie nennen, weil der Monotheismus, jeder Monotheismus sagt ja eigentlich, alle Menschen sind vor einem Gott gleich. Ist das nicht schon Kommunismus? Ist das nicht schon die Wurzeln des Übels? Das gab es schon lange in der Extremrechten. Friedrich Nietzsche war einer der Ersten, der diese Christentumskritik von rechts andachte. Der sagte, das Christentum war die Religion der Sklaven im alten Rom und hat Rom in die Dekadenz gestürzt und das Römische Reich zu Fall gebracht. Und man hätte doch die Aristokratie gegen diese Sklavenreligion verteidigen müssen. Das wird alles rezipiert durch rechtsintellektuelle Kreise, wie, jetzt nenne ich ihn doch, den GRES, Groupement pour la Recherche et l'étude sur la Civilisation européenne, also Gruppe für die Forschung, also GRECE, die Gruppe für die Erforschung und das Studium der europäischen Zivilisation, die diese sozusagen diese Gedanken, Verwerfung von Rassenhierarchie, aber das Postulat, alle Kulturen sind gleich, nur sollen sie sich nicht miteinander vermischen, die Verwerfung des Christentums zugunsten des Neuheidentums, die diese Sachen in den späten 60er Jahren andachte. Der Front National ist dazu da, all diesen unterschiedlichen Strömungen eine Plattform zu geben und zu verhindern, dass sie auseinanderlaufen. Viel mehr passiert da nicht in den 70er Jahren, weil, wie gesagt, im gesamtgesellschaftlichen Kontext haben wir es mit der Splitterpartei zu tun, die keinen größeren gesamtgesellschaftlichen politischen Einfluss ausübt. Es gibt aber dennoch in der Phase schon zwei Sachen, die angedacht werden, die zukunftsträchtig sind für die extreme Rechte, die ich deswegen erwähne. Das eine ist die Entdeckung des Themas Einwanderung. Das war damals nicht selbstverständlich. Der Front National in seinen Gründungsmonaten interessiert sich nicht für Einwanderung. Das Thema ist wurscht. Einwanderung ist ein Thema, das Anfang der 70er Jahre durch die extreme Rechte noch nicht skandalisiert wird. Weil erstens ist es noch nicht so zugkräftig, weil es noch nicht die Massenarbeitslosigkeit gibt. Das heißt, die Vorstellung von Konkurrenz um Arbeitsplätze, die notwendig nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Und zum Zweiten ist es so, dass am Ende der Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg, die man in Frankreich die Les Trente Glorieuses, also die 30 glorreichen Jahre, 1945 bis 1975, bis zum Ende dieser Wachstumsphase ist Einwanderung durchaus was, was auch von Rassisten gar nicht so negativ gesehen wird. Das wird gar nicht so negativ betrachtet, weil die Einwanderung sorgt ja dafür, dass Leute die Drecksarbeit machen, sodass den in Anführungszeichen Einheimischen oder Eingeborenen der soziale Aufstieg ermöglicht wird. Die Drecksarbeiter am Fließband machen die Einwanderer. Das heißt, dass sozusagen die weißen Vorarbeiter aufsteigen können. Vorarbeiter, Angestellte, Leute mit Jobs in weißem Kragen machen. Das schlägt erst dann um, als die Massenarbeitslosigkeit anzuziehen beginnt. Der Front National in seinen Anfangsmonaten thematisiert kaum die Einwanderung, sondern thematisiert Fragen wie natürlich die Ablehnung von Marxismus in jeder Ausprägung von der sowjetischen Bedrohung bis zum Einfluss der 68er Subversion auf antiautoritäre Erziehung, kulturelle Subversion und so weiter. Das ist eine Partei, die thematisiert den Kampf für die gefährdeten Werte, insbesondere den Kampf gegen Abtreibung. Also Abtreibung wird in Frankreich im Januar 1975 legalisiert. Eine Partei, die natürlich sozusagen den Feldzug für die Ehre der französischen Armee und die nicht angekratzt werden darf und für die Fortführung der Kriege für die Verteidigung des freien Westens thematisiert, also von den letzten Kolonialkriegen bis zum Vietnamkrieg, der befürwortet wird. Einwanderung spielt am Anfang eine geringe Rolle. Es wird sogar als erstes thematisiert durch eine andere Kraft als den Front National, nämlich Ordre Nouveau. Also Ordre Nouveau bildet den ersten Kaderstamm des Front National, aber die Gruppe tritt aus dem FN wieder aus aufgrund von Rivalitäten, weil sozusagen Jean-Marie Le Pen ihnen erst am Anfang alle Führungspositionen zugesteht und dann alles an sich allein zieht und die Leute sich ausgebotet fühlen. Ordre Nouveau macht eine Großveranstaltung zum Thema Stopp der wilden Einwanderung, der ungezügelten Einwanderung im Juni 1973. Das ist eine nach wie vor in die Geschichte eingegangene nach wie vor in der Geschichte präsentes Ereignis, weil das führt zur denkbar oder zur in der Erinnerung stärksten Schlacht zwischen Polizei, Faschisten und radikalen Linken, weil eine Gruppe der radikalen Linken, die Ligue Communiste, beschließt, diese Veranstaltung zu sprengen und es kommt zur Massenstraßenschlacht und zum Verbot beider Gruppen im Übrigen von Ordre Nouveau wie der Ligue Communiste. Der Front National ist es nicht, sondern das ist, wie gesagt, die Konkurrenz, die das thematisiert. Aber es gibt einen, der entdeckt dann die Bedeutung der Einwanderungsfrage als Frage, die man potenziell sozial und wirtschaftlich aufladen könnte. Das ist der erste Chefideologe des Front National. Jean-Marie Le Pen ist kein Ideologe. Das ist ein Typ, der heute hier und da morgen jenem Ideologen folgt und auch dann, wenn sie Gegensätzliches vertreten. Also der Chefideologe kann heute für das reaktionäre Christentum sein und morgen für das Neuheidentum, das Christentum verwirft und einmal gibt er dem einen Recht und einmal dem anderen. Jean-Marie Le Pen ist kein Ideologe. Das ist jemand, der über den Ideologen der extremen Rechten schwebt und jedem Mal rechts gibt. Das macht seine, im Übrigen seine Funktion als der, der die verschiedenen Strömungen zusammenhält, aus. Aber der erste Chefideologe des Front National ist François Duprat. Der macht es nicht so ganz lange, weil er explodiert mitsamt seinem Auto im März 1978. Wahrscheinlich durch, also in die Luft gesprengt wurde er wahrscheinlich entweder durch konkurrierende Faschisten oder durch staatliche Dienste, weil er hat ein Doppelleben geführt. Er war gleichzeitig ein Zuträger für staatliche Dienste. Er hat also auch bei denen munter geplaudert, wie manche V-Männer in der Rechten heute. Und er war aber auch ein dezidierter, erklärter und überzeugter Faschist. Und er war, anders als das Führungspersonal von heute, Marine Le Pen und solche Leute, jemand, der David nicht hinter den Berg hielt, sondern der immer gesagt hat, der Faschismus, das sind wir. François Duprat, also D-U-P-R-A-T geschrieben, Duprat. Duprat war jemand, der gab zum Beispiel die Geschichte, die Revue der Geschichte, also die Zeitschrift der Geschichte des Faschismus heraus. Das war aber kein Ding, um zu sagen, das ist was wir als wissenschaftlichen Forschungsgegenstand betrachten. Das war ganz klar der Anspruch, das ist unsere Geschichte, die wir studieren müssen. Duprat war also ein Typ, der alles Mögliche studiert hat, als unsere Geschichte, die wir kennen müssen. Und er hat in den 70er Jahren die Geschichte studiert eines Referendums in der Schweiz. Haha, Referendum in der Schweiz. Das ist was, was uns auch aktuell was sagt, weil es gab ja auch gerade ein Referendum in der Schweiz zur Frage Einwanderung am 8. Februar dieses Jahres. Das gibt es in der Geschichte der Schweiz öfters, weil erstens es in der Schweiz eine starke Rechte gibt und zweitens das ein Land ist, wo es Volksabstimmungen, also auf, wo es Referenden durch, auf Volksinitiative, also durch Unterschriftensammlungen gibt. Die erste Volksabstimmung zum Thema Einwanderung in der Schweiz fand im Juni 1970 statt, die sogenannte Schwarzenbach-Initiative. Egon oder Emil Schwarzenbach war Nationalrat der Nationalen Aktion, also einer damaligen rechtsextremen Partei. Die erhielt zwar damals nicht die Mehrheit im Unterschied zum Referendum in diesem Jahr, sondern 46%. Das war aber dennoch damals unerhört und ein unerhörter Erfolg für die rechtsextreme Partei in Europa. Davon konnten die anderen vergleichbaren Parteien nur träumen. 46%, also für die Begrenzung der Zahl der Ausländer in der Schweiz, wäre die Schwarzenbach-Initiative durchgekommen, hätte das bedeutet, 300.000 Leute hätten die Koffer packen und gehen müssen. Weil diese 46% erzielt wurden gegen alle großen Parteien, gegen die Gewerkschaften und gegen das Arbeitgeberlager, gegen die Wirtschaft. Und Duprat studiert das und sagt, da ist was, da ist eine Goldader. Die müssen wir, da müssen wir auch schürfen. Und er sagt aber seinen eigenen Leuten, obwohl er jemand ist, der bekennender Faschist ist, der bekennender Geschichtsrevisionist und Holocaustleugner ist, der also kein ideologischer Softie ist, er ist jemand, der der eigenen Partei einschärft und sagt, ich will keine rassistischen Sprüche hören, also keine Begriffe, die bestimmte Bevölkerungsgruppen negativ bezeichnen, also Begriffe wie Bunyul, Biko, was in Deutschland, also in großen Anführungszeichen, Kanaken, Fidschis und so weiter werden. Ich will keine rassistischen Sprüche hören, keine Ablehnung von Leuten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Ich will, dass alles so gebürstet wird, dass Einwanderung ganz scheinbar nüchtern, ganz scheinbar wissenschaftlich als soziales, volkswirtschaftliches Problem, als Problem der Konkurrenz um die Arbeitsplätze und so weiter dargestellt wird. Damit hat er zumindest ein Erfolgsrezept lanciert, begründet, was erst nach seinem Tod funktionieren sollte. Also Duprat stirbt, wie gesagt, im März 1978. Das ist derselbe Monat, wo Wahlen, Parlamentswahlen in Frankreich stattfinden, die er nicht mehr erlebt, aus dem genannten Grund, bei denen der Front National total abschifft, 0,3%. Aber die Partei ist trotzdem damals total mobilisiert worden, weil damals hat sie das Plakat rausgehauen, 1 Million Einwanderer gleich, nee, 1 Million Arbeitslose gleich 1 Million Einwanderer zu viel. Das hat zwar nicht funktioniert als Wahlkampfrezept, wie gesagt, 0,3%, okay, aber die Partei war damals total mobilisiert. Die Kader haben nachträglich berichtet, die anderen Plakate, die die Partei rausgegeben hat, verschimmelten über Jahre, 2 Jahre lang lagen die in der Schublade und verschimmelten und das Plakat haben die Leute sich gerissen und geprügelt. Das heißt, es war sowas da, was zumindest die eigenen Leute damals mobilisiert hat. Funktionieren auf Massenebene wird es ein paar Jahre später. Das Zweite ist, dass der Front National sich ein Wirtschaftsprogramm gibt. Ein Sozial- und Wirtschaftsprogramm. Das wird 1978 niedergelegt in einem Buch, das, also auf dem Buchtitel steht als Autor Jean-Marie Le Pen, weil er der Chef ist. In Wirklichkeit hat er es aber nicht niedergeschrieben, sondern verfasst hat es jemand, der als Nachfolger von Duprat, nachdem er hochgegangen ist, kurzfristig, ein paar Monate Generalsekretär des Front National war, Pierre Gérard, der nicht sehr lange an der Spitze war. Über Pierre Gérard lassen sich 2 Dinge sagen. Einmal, dass er dieses Programm geschrieben hat. Zum Zweiten, was nicht so bekannt ist, aber nachgewiesen, was früher sein Job gewesen war. Pierre Girard war unter der Nazi-Besatzung in Frankreich Vizedirektor für die arisierten Unternehmen. Also sprich zweiter Chefverwalter des geraubten Eigentümer von enteigneten oder vernichteten jüdischen Leuten. Pierre Girard schrieb dieses Programm, also das steht unter der Überschrift Droit et Démocratie économique, die Rechte und die Wirtschaftsdemokratie. Und das lässt sich relativ einfach auf den Punkt bringen, Kapitalismus ist gut, Kapitalismus ist Freiheit und Kapitalismus ist demokratisch. Das Eigentum muss verteidigt werden, Gewerkschaften sind scheiße, Streiken ist scheiße, staatliche Einmischung in die Wirtschaft ist scheiße. Viel weiter geht das nicht. Es gibt noch ein Angebot für die Lohnabhängigen, für die abhängig Beschäftigten, das ist die Theorie vom Salaire indirekt, vom indirekten Lohn. Das ist die Theorie, trotz unseres Wirtschaftsprogramms könnte es mit uns den, in Anführungszeichen, Arbeitnehmern, also den Lohnabhängigen, dennoch besser gehen, weil wir würden ihnen einen Teil ihres Lohns geben, der ihnen vorenthalten wird, um den sie betrogen werden. Warum werden die Leute um einen Teil ihres Lohns betrogen? Weil jemand 1.000 Franc verdient. Wenn man genau hinguckt auf den Lohnzettel, dann stehen da aber 1.500 Franc, die nachgewiesen sind. Davon verschwindet ein Teil, das versickert die dunklen Kanäle. Diese dunklen Kanäle heißen Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung. Darum werden die Leute doch eigentlich betrogen, weil eigentlich unterhält dieses Geld bürokratische, anonyme Apparate, wo man nicht wirklich weiß, was mit dem Geld passiert. Das könnte man doch alles streichen. Dann haben die Leute am Monatsende mehr und dann geht es ihnen besser. Und damit ist die soziale Frage gelöst. Das ist die wunderbare Theorie. Sie hat natürlich einen leichten Pferdefuß. Was passiert, wenn der oder die Lohnabhängige krank wird, arbeitsunfähig wird, invalide wird, alt und im Rentenalter arbeitsunfähig wird? Ist nicht unbedingt mitgedacht, aber kein Problem. Kann man ja trotzdem so schreiben. Klingt irgendwie gut. Klingt irgendwie nach stringenter Theorie. Das ist alles. Das heißt, das Wirtschaftsprogramm sucht nicht nach stärkerer intellektueller Differenzierung. Ihr werdet sie nicht finden. Das ist sozusagen das Wirtschaftsprogramm, das da niedergelegt wird. Jetzt kommen wir in die zweite Phase, wo der Front National zur Massenpartei wird. Also was ich bisher sagte, spielt sich ab in der Partei, als es eine Splitterpartei war. In der Phase, als es eine Splitterpartei war. Der Front National erzielt seinen Durchbruch auf lokaler Ebene erst vereinzelt. Einzelne Schwalben machen noch keinen Sommer, aber vereinzelt. 1982 in Dreux. Dreux ist eine Industriestadt 80 Kilometer westlich von Paris. Dreux geschrieben, Dreux, in der Normandie. 1982, das ist erst der Kern der Arbeit eines Parteifunktionärs zu verdanken, der dann später Generalsekretär wird, Jean-Pierre Stirbois, Stirbois, Stirbois, Generalsekretär bis 1988, dann fährt er mit dem Auto gegen die Platane, Alleebäume haben manchmal ihr Gutes, also er fährt am 5. November 1988 gegen die Platane auf der Strecke zwischen Paris und Dreux, aber Stirbois ist jemand, der jahrzehntelang dieses Terrain in Dreux beackerte. Der hatte da ein Haus und machte da lokal Kernearbeit. Das heißt, er bekommt 1982 bei der Bezirksparlamentswahl 10%. Gut, das ist erstmal die einzelne Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. 1983 kommt frankreichweit die Kommunalwahlen. Da gibt es einen ersten Durchbruch, auch da erstmal lokal begrenzt im 20. Bezirk von Paris. Jean-Marie Le Pen ist Kandidat, erhält auch 11%. Ist auch erstmal ein Erfolg und ist natürlich auch der Tatsache zu verdanken, dass Le Pen prominent ist. Also der war in den 50er Jahren schon mal Parlamentsabgeordneter von 1956 bis 1962. Da gehe ich jetzt nicht näher im Einzelnen drauf ein. Für eine kleinbürgerliche Anti-Steuer-Protestbewegung, die sogenannten Pujadisten vom Namen ihres Chefs Pierre Pujade, die eine kurze Erfolgsphase kannten zwischen 1956 und 1958. Und dann kommt aber der Donnerschlag in einer Stadt, nämlich wieder in Dreux. Da haben wir wieder Dreux, wird die Kommunalwahl vom März 83 angefochten, gerichtlich annulliert und muss wiederholt werden. Die wird wiederholt am 4. und 11. September 83 in zwei Wahlgängen. Der Front National erhält im ersten Wahlgang 17%, vor allem aber im zweiten Wahlgang gibt es eine Listenverbindung, also eine Koalition mit der bürgerlichen Rechten, RPR und UDF, also was in Deutschland CDU und FDP wären, und sie gewinnen gemeinsam das Rathaus. Der Front National bekommt das Dezernat für soziale Angelegenheiten, der bekommt das Dezernat für Zivilschutz, also er wollte das für Sicherheit, also die Zuständigkeit für die Polizei, das haben sie ihm verweigert, aber es gab dann ein zweites Sicherheitsdezernat mit dem Zivilschutz. Stirbois zieht ins Rathaus ein, also der Generalsekretär der Partei, und das ist ein Donnerschlag, der national, also landesweit, frankreichweit Beachtung findet. Ab da gibt es kein Halten mehr. Das heißt, die Partei erhält dann auch landesweit ihren Durchbruch, und zwar bei den Europaparlamentswahlen im Juni 1984. Die Europaparlamentswahlen sind neben Kommunalwahlen für die Partei immer die geeigneten Momente für Durchbrüche. Einfach aufgrund des Wahlsystems. Ins nationale Parlament, in die Nationalversammlung kann die Partei schlecht einziehen, selbst wenn sie ihre Wahlergebnisse steigert, weil das Mehrheitswahlrecht gilt. Das heißt, man muss in dem Wahlkreis eine Mehrheit erlangen. Das ist schwierig. Das ist entweder eine relative Mehrheit, das sind über 30%, oder eine absolute Mehrheit, wenn es nur zwei Bewerberinnen in der Stichwahl sind. Aber bei Kommunalwahlen gilt das Verhältniswahlrecht und bei der Europaparlamentswahl auch. Bei der Europaparlamentswahl 1984 erhält die Partei ihr erstes herausragendes Wahlergebnis mit 11% frankreichweit, 10,95%. Was ist passiert? Es sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, die Wählerschaft, oder sagen wir so, die Integrationskraft, die Anziehungskraft der bürgerlichen Rechten, RPR und UDF, also was hier CDU, CSU, FDP wären, ist erodiert. Die Integrationskraft der bürgerlichen Rechten auf ihre eigene Anhängerschaft hat abgenommen. Das hat zu tun mit dem Abstieg der traditionellen Mittelklassen, kleine Unternehmer, Kleingewerbetreibende, Geschäftsleute, Landwirte, selbstständige Landwirte, aber auch manche Freiberufler. Das hat einfach was damit zu tun. In Frankreich ist die Modernisierung der Wirtschaft und der Industrie, die in Deutschland durch den in Westdeutschland durch den Modernisierungsschock nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den Wiederaufbau passiert ist, mit zeitlicher Verzögerung später erfolgt, nachträglich erfolgt. Das heißt, es gab bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich noch eine relativ starke Präsenz in der Gesellschaft, in der Wirtschaft von traditionellen Mittelklassen, Kleingewerbe, Mittelständler. Die kamen aber irgendwann auch unter die Räder. Die kamen unter die Räder durch Kapitalkonzentration, durch Modernisierung des Produktionsapparats. Die kamen unter die Räder durch Landflucht, weil es gab in vielen französischen Kleinstädten in den 60er Jahren noch genauso viel Gewerbetreibende wie 1850, also Zeitungsläden, Käseläden, Fleischläden, irgendwelche Gewerbetreibende, nur die Bevölkerungszahl war halb so groß. Das heißt, die gerieten unter die Räder, die machten Pleite, oder viele von denen. Dadurch wurde natürlich in diesen Milieus, in diesen gesellschaftlichen Kreisen eine gewisse Zukunftsangst ausgelöst. Die machte sich erst bemerkbar in den späten 70ern durch eine Ablösung von der bürgerlichen Rechten, die bis dahin der politische Ausdruck dieser Schichten waren. Also die bürgerliche Rechte verliert die Präsidentschaftswahl im Mai und dann die Parlamentswahl im Juni 1981. Einmal durch Wählerwanderung, aber vor allem durch die Abwanderung an die Nichtwähler. 1 Million Stimmen gehen der bürgerlichen Rechten verloren, die an die Nichtwähler gehen. François Mitterrand wird zum Präsidenten. Die Parlamentswahl gewinnt eine Linkskoalition aus Sozialdemokratie und Parteikommunisten, französischer KP. Da radikalisieren sich diese Schichten aber erst recht, weil jetzt wird ihre Zukunftsangst, die eigentlich ökonomisch begründet ist, politisiert. Weil jetzt ist klar, es ist die Regierung, die schuld ist, die Linksregierung, die schuld ist, dass es uns wirtschaftlich scheinbar oder tatsächlich an den Kragen geht. Weil es ist doch bekannt, die Roten wollen Klein-Oma ihr Häuschen wegnehmen. Und wenn es nach ihnen ginge, würden die sowjetischen Panzer bald auf den Champs-Élysées rollen. Lacht nicht, das waren wirklich Bilder, die damals bemüht wurden von den sowjetischen Panzern auf den Champs-Élysées. Es gab wirklich Leute, die an sowas glaubten und vor sowas Angst hatten. Und das heißt, man muss politisch aktiv werden, um das Schlimmste zu verhindern. Und jetzt passiert was. Diese Leute fangen nicht nur an, sozusagen Zukunftsangst zu haben, sondern die gehen auf die Straße. Und das wird umso mehr dadurch begünstigt, dass auf der Linken ein Vakuum da ist. Bis dahin beherrschte die Linke die Straße. Das heißt, es gab regelmäßig progressive Demonstrationen, Linke, Linksradikale und oder gewerkschaftliche Demonstrationen. Dieses Potenzial ist mobilisierungsunfähig und gelähmt, weil die eigenen Genossen sind eine Regierung. Das heißt, die Gewerkschaften sind gespalten. Darf man gegen die eigenen Genossen streiken? Oder nutzt das nicht nur der Reaktion? Das ist alles verdammt aktuell, weil solche Fragen stellen sich französische Gewerkschaften gerade wieder. Und dass das linke Potenzial gelähmt ist, entweder aus Frustration über den Scheiß, den die Regierung macht, und das totale Nichtstattfinden der positiven Veränderungen, die man sich erhofft hatte, dass die Gewerkschaften gelähmt sind, das haben wir gerade wieder. Das heißt, es passiert damals was, was in der jüngeren Zeit in ähnlicher Form passiert ist. Das rechte Potenzial beherrscht die Straße und besetzt die Straße. Und Demonstrationen werden eher von rechts als von links organisiert. Das sind zunächst eher sozial-kategorielle, also auf bestimmte soziale Kategorien bezogene Demonstrationen, die Freiberufler, die Landwirte, die Kleingewerbetreibenden, so 1982. Das politisiert sich dann aber auch. Und es gibt sozusagen ein vereinigendes ideologisches Band, sozusagen das grüne Band der Sympathie. Das wird die Mobilisierung für den Erhalt der katholischen Privatschulen. Die nennt man in Frankreich L'École Libre, die freie Schule. Das sind in Wirklichkeit Privatschulen für Privilegierte, weil das kostenpflichtige Schulen sind, die in der Regel konfessionell gebunden, sprich katholisch sind. Die gibt's, die haben, es gibt einen Staatsvertrag, wo also unter bestimmten Bedingungen das Abitur anerkannt wird in diesen Schulen. Nur es gibt unter der Linksregierung ein Gesetz, was die Finanzierung dieser Privatschulen reformieren soll. Also sprich, denen öffentliche Subventionen stärker vorenthalten. Das ist kein Skandal. Meines Erachtens nach dürfte es diese Schulform überhaupt nicht geben und Schluss wäre mit der Debatte. Aber gut, es gibt also einen Gesetzentwurf, der die Finanzierung dieses Schulwesens reformieren soll. Das sorgt dafür, dass diese Zukunftsangst erst recht ideologisch aufgeladen wird, weil das erhält sozusagen jetzt den Anschein in den Augen dieser Leute, da wollen Leute unseren Lebensstil zerstören. Da wollen Leute unsere Werte vernichten. Und zwar durch eine gezielte Attacke. Das mobilisiert Hunderttausende von Leuten. Also bei der größten Demonstration geben die beteiligten Kräfte selber 2 Millionen an, aber Zahlen sind sowas, was gerne auch mal aufgeblasen wird. Aber es gehen auf jeden Fall Hunderttausende, vielleicht auf den Höhepunkten über 1 Million Leute auf die Straße. Also zwischen März und Juni 1984 in Paris und in Versailles. Es gibt mehrere größere Mobilisierungen. Ein ähnliches Phänomen hatten in jüngerer Zeit wieder. Nur ging es nicht um die Privatschulen, sondern um die homosexuellen Ehe, die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Mit auch da Hunderttausenden, die demonstrierten zwischen dem, die erste Demonstration war am 17. November 2012, die bisher letzte war am 2. Februar 2014, also vor 3 Monaten. Das geht aber weiter und west weiter vor sich hin. Das heißt, das verschafft dem Front National den Durchbruch. Die stärksten Demonstrationen finden in den Tagen vor der Europaparlamentswahl statt. Und die Europaparlamentswahl vom 17. Juni 1984 besiegelt den Durchbruch des Front National. Jetzt haben wir den als Massenpartei auf Wählerebene, nicht auf Mitgliederebene. Der Front National war nie eine Massenpartei an Mitgliedern. Also man darf sich das nicht vorstellen wie die CDU oder die SPD mit 500.000 Mitgliedern. Der Front National hat auf dem Höhepunkt von dem, was bekannt ist, also er bläst die Zahlen gerne auf, 42.000 Mitglieder in den 90er Jahren. Er beanspruchte damals selber 75.000, aber bei der Parteispaltung, auf die ich gleich komme, in den 90er Jahren, 1999, mussten die Mitgliederbestände, die Mitgliederlisten gerichtlich offengelegt werden, weil es gab 2 Fraktionen, die sich um den Namen der Partei stritten und es gab 42.000 Beitragszahler. Das ist das Höhepunkt. Also wir haben es nicht mit einer Massenpartei, einem Mitgliederbestand zu tun. Aber wir haben es ab 1984 mit der Partei mit Millionen von Wählern und Wählerinnen zu tun. Es gibt jetzt noch eins, was ich kurz erwähnen muss, weil ich tatsächlich den Uhrzeiger auch vorrücken sehe, nämlich das Kalkül der regierenden Sozialdemokratie, die die Sache ein bisschen begünstigt hat. Die beiden großen Parteien, der Bürgerblock und die Sozialdemokratie, haben das Phänomen beide begünstigt. Die bürgerliche Rechte, indem sie gegen das linke Lager oder das Lager der etablierten Linken, mit oder ohne Anführungszeichen um Linke, Wahlkampf macht, und zwar indem sie gegen die sozialen, die bürgerliche Rechte setzt in den Wahlkämpfen ab 1982, 83 als mobilisierendes Element die Ausländerfrage. Das heißt, sie macht Thesen glaubwürdig, die bis dahin von anderen Kräften, nämlich von der extremen Rechten, vertreten werden. Und schlimmer, die Sozialdemokratie, die in die Defensive gerät, weil sie eine Regierung nur Scheiße baut, zieht nach und verleiht dem Ganzen zusätzliche Glaubwürdigkeit. Höhepunkt bzw. Tiefpunkt ist 1982 der Streik bei Talbot, Automobilfabrik im Großraum Paris in Poissy, wo der Premierminister, der amtierende Premierminister, Sozialdemokrat Pierre Mauroy, sagt, das sind islamisch-fundamentalistische Streiks, die von Rumänien inspiriert sind. Blühender Unsinn, zumal die Leute keine Schiiten waren. Die Speerspitze des Streiks waren Marokkaner und Algerier, die weder Schiiten sind noch von Rumänien, was wissen wollen, noch sonst was. Blühender Unsinn, aber natürlich was, was voll in die Kerbe des Ressentiments haut. Also die bürgerliche Rechte hat vorgelegt, die Sozialdemokratie hat nachgezogen. Das hat den Front National begünstigt. Das Zweite ist, das Kalkül der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie bzw. die Führungskader sagen sich, der Aufstieg dieser Partei ist gar nicht so schlecht für uns, weil das spaltet das Potenzial der bürgerlichen Rechten. Weil für die ist es ein Problem. Wenn da eine Partei auf ihre eigenen Rechten, auf ihre rechten Flanke 10% bekommt, dann stellt sich eine heikle Frage. Verbünden wir uns mit denen? Dann verlieren sie aber in der Mitte, weil sie dann, weil es die Rechte sozusagen ins extreme Fahrwasser zieht. Oder verbünden wir uns nicht mit denen, dann fehlen aber unter Umständen 10% bei der Mehrheitsbildung. In der Stichwahl muss ja sozusagen das ganze Potenzial auf der Linken und auf der Rechten jeweils zusammengeführt werden, auf 2 große Kandidaturen. Das ist ein Problem. mehr als Bildung mit oder ohne diesen 10%. Mal fehlt es in der Mitte, mal fehlt es auf der rechten Flanke. François Mitterrand, der schon immer ein Berufszyniker war, treibt es auf die Spitze. Jean-Marie Le Pen schreibt ihm den Brief im Juni 1982. Sie haben den gemeinsamen Bekannten, der Studienkollege von Jean-Marie Le Pen war und Studentenkollege von Jean-Marie Le Pen war und zu dem Zeitpunkt Zahnarzt von Mitterrand, Präsident Mitterrand ist. Guy Pen heißt er, also Pen nicht wie Le Pen geschrieben, sondern P-E-2-N-E. Und Mitterrand hielt also eine Rede. Er hat, die Linksregierung hat die freien Radios legalisiert. Also vorher waren die freien Radios verboten. Die sendeten dann irgendwo aus dem Keller und wenn die Bullen kamen, dann wurden sie abmontiert und anderswo wieder aufgebaut. Und die Linksregierung hat die freien Radios legalisiert. Mitterrand hielt dazu eine Rede. Und Jean-Marie Le Pen schreibt ihm einen Brief und sagt, Sie haben heute eine Rede gehalten für den Medienpluralismus, das finde ich gut. Aber wenn Sie schon den Pluralismus eine Stange aus dem Zaun brechen, eine Latte brechen, dann sollten Sie doch auch mal dafür sorgen, dass der Pluralismus wirklich gewahrt wird und dass Parteien hier nicht unberücksichtigt bleiben. Mitterrand hätte sagen können, Papierkorb und Parteienpluralismus, politischer Pluralismus, Medienpluralismus, schön und gut, aber was will dieser Stinker, der in der Splitterpartei vorsteht, die gerade 0,18% bei den Parlamentswahlen bekommen hat? Das ist nicht, was Mitterrand macht, sondern Mitterrand antwortet Jean-Marie Le Pen in einem höflichen Brief, wo er sagt, jawohl, Sie haben völlig recht und ich habe Anweisungen gegeben, dass der Missstand, den Sie mir signalisiert haben, abgestellt wird. Der Missstand wird abgestellt, indem Jean-Marie Le Pen an äußerst prominenter Stelle in äußerst prominente Fernsehsendungen eingeladen wird. Zuerst in die Abendsendung des französischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens am 19. September 1982 in die Abendnachrichten, dann in die Mittagsnachrichten am 13. Februar 1984 in die Sendung L'Heure de Vérité, das ist damals die Polit-Talkshow, die Stunde der Wahrheit heißt es, die Polit-Talkshow und der Effekt ist da. Vor der Sendung erhielt Jean-Marie Le Pen in den Umfragen 3,5%, am Tag nach der Sendung 7% in den Umfragen. Wir sind drei Monate vor den Europaparlamentswahlen. Am Tag nach der Sendung stehen die Leute 200 Meter Schlange vor dem Parteibüro des Front National. Weil das war sozusagen auf dem Silbertablett serviert, die Teilnahme an der Polit-Sendung im französischen Fernsehen. Das heißt, dieses Kalkül hat mit dazu beigetragen. Was macht die bürgerliche Rechte? Sie muss natürlich reagieren. Sie reagiert ihrerseits mit einem Doppelschlag, Zuckerbrot und Peitsche. Das Zuckerbrot ist die Anpassung der Programme. Wir machen Mimikry, das heißt, wir geben ideologische Gesten an die Wählerschaft des Front National. Wir ändern unsere Programme so, dass es denen des Front National ähnelt. Bei manchen Punkten Sicherheitspolitik, also mehr Vollmachten für die Polizei. Es gibt einen Unterschied, der Front National ist explizit für die Todesstrafe. Und bei der Ausländerpolitik. Das fällt umso leichter. Also die Programme sind zum Teil, zum Beispiel die Programme bei den Parlamentswahlen im März 1986, sind zum Teil bis in den Wortlaut hinein identisch an diesen Punkten. Zwischen den bürgerlichen Parteien, RPR, ÖDF und dem Front National. Umso leichter, das fällt umso leichter, weil es zum Teil dieselben Leute sind, die sie geschrieben haben. Weil der Front National in der Zwischenzeit einige Kader, einige Funktionäre aus den bürgerlichen Parteien abgeworben und für sich angeworben hat. Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Yvan Blot und andere Leute, die zum Teil allerdings auch vorher bei rechtsintellektuellen Clubs waren, also die ihrerseits Entrismus bei den bürgerlichen Parteien betrieben hatten, die vorher schon zum Teil extreme Rechte waren. Das ist das Zuckerbrot. Die Peitsche ist die Änderung des Wahlrechts. Vor den Parlamentswahlen von 1986 galt das Mehrheitswahlrecht. Die Sozialdemokratie hat das Verhältniswahlrecht eingeführt, nicht weil es demokratischer ist, es ist auch tatsächlich demokratischer, sondern wiederum aus dem Kalkül, die Spaltung der Rechten ist gut für uns. Der spätere Premierminister Pierre Bérégovoy hat mal gesagt, mit dem Front National bei 10% sind wir für 30 Jahre an der Macht. Hat nicht ganz funktioniert, aber gut. Die bürgerliche Rechte macht das umgekehrt, sie führt das Mehrheitswahlrecht wieder ein. Die Konsequenz ist da, der Front National verliert seine parlamentarische Vertretung. Der Front National 1986 bei den Parlamentswahlen, das ist eine Fraktion mit 35 Abgeordneten. Der Front National bei der Parlamentswahl im Juni 1988, nach der Wiederwahl von Präsident Mitterrand, eine Abgeordnete. Die anderen sind verloren, obwohl der Stimmenanteil der gleiche ist, 10%, durch das Mehrheitswahlrecht. Da stellt sich die Frage für den Front National, was jetzt tun? Das heißt, die bürgerliche Rechte tut alles, mit Zuckerbrot und Peitsche, um ihre rechte Flanke abzudichten. Der Front National sagt, das ist ein Problem, weil da tut sich eine Sackgasse auf, da geht es nicht weiter. Andere Parteien haben ähnliche Sackgassen vorgefunden, die Republikaner in Deutschland, aus anderen Gründen und anderen. Der Front National oder die Kader des Front National oder einige von ihnen tun aber einen Meistergriff, um aus dieser Sackgasse sich rauszuwinden. Und das in einer besonderen historischen Situation. Wir sind Ende der 80er Jahre. Was passiert Ende der 80er Jahre? Da bricht ein System zusammen. Der sowjetische Block. Es kommt also zum politischen Übergang in Polen und in der Tschechoslowakei und Ungarn. Und dann fällt die Berliner Mauer. Und da tut sich was. Und es bricht ein System weg. Dieses System war für einen Teil der französischen Arbeiterbewegung immer noch ein Bezugspunkt. Die französische kommunistische Partei war noch eine 10%-Partei in den späten 80er Jahren. Und die Kader des Front National sagen, der Marxismus ist tot. Und da tut sich unser Platz auf. Weil wir sind nicht mehr das Korrektiv zur Rechten, das die bürgerliche Rechte etwas rechter macht. Wir sind die Alternative zur Linken. Das waren wir vorher schon, weil wir gegen die Linke sind. Wir sind auch die Alternative zur Rechten. Das ist der neue Slogan, der damals sozusagen ausgegeben wird, in den frühen 90er Jahren. Nicht links, nicht rechts, sondern Front National. Das ist der Slogan, der gestern in Paris von 5000 Leuten vor der Pariser Oper gerufen wurde. Also der nach wie vor populär ist in den Reihen dieser Partei. Also das heißt, wir sind nicht mehr nur gegen die Linke, wir sind auch gegen die Rechte. Und wir sind die Alternative zu allen, weil wir sind die Systemalternative und die Partei, die den sozialen Verlierern und den Opfern des Systems die Stimme verleiht, weil keine andere Stimme mehr da ist. Weil der Kommunismus ist tot. Mit dem Kommunismus wird die Gewerkschaftsbewegung, die noch im Dunstkreis der kommunistischen Partei stand, absterben, also die CGT. Hat nicht ganz funktioniert, aber die CGT hat sich seitdem entpolitisiert und entradikalisiert. Die Sozialdemokratie regiert, ist aber total zum Neoliberalismus bekehrt. Stimmt. Das stimmt. Stimmt einfach. Das heißt, für uns tut sich da der große Weg auf. Damit einhergeht natürlich eine Änderung der Inhalte. Jetzt sind wir in den 90ern, jetzt beginnt die dritte Phase, wo die Inhalte sich ändern. Der Front National bis dahin war erstens wirtschaftsliberal, gegen Gewerkschaften, für die Verteidigung des Eigentums, gegen das Streikrecht, hatten wir alles schon. Und er war international pro-abendländisch, pro-westlich, pro-US-amerikanisch. Jean-Marie Le Pen hat sich in den 80er Jahren noch mit Ronald Reagan verglichen, hat gesagt, ich bin der französische Ronald Reagan, weil Ronald Reagan stand für eine etwas härtere Rechte als die französische Rechte. Die hat sich nicht so aufzutreten getraut, weil im eigenen Land gibt es ein stärkeres Erbe des Egalitarismus, des sozialen Gleichheitsstrebens und so weiter. Das heißt, der Front National verstand sich bis dahin als Speerspitze im antimarxistischen Kampf, als Speerspitze für die Verteidigung der freien Welt gegen die sowjetische Bedrohung. Anfang der 90er ist das total passé. Und der Bruch passiert, und zwar Jean-Marie Le Pen bürstet dabei die eigene Wählerschaft total gegen den Strich, weil die eigene Wählerschaft versteht ihn überhaupt nicht dabei. Das heißt, das ist eine absolut unpopuläre und dadurch auch unpopulistische Positionierung. Der Front National reißt das Ruder total rum in seiner Positionierung. Wirtschaftspolitisch wechselt er auf die Sozialdemagogie. Das heißt, er nimmt zunehmend die Denunziation des Wirtschaftsliberalismus in sein Programm auf und er macht sich zum Verteidiger sozialer Errungenschaften, die er bis dahin abgelehnt hat. Anhebung der Tieflöhne, Verteidigung des gesetzlichen Mindestlohns, dessen Existenz bis dahin abgelehnt worden war, als Fessel für die wirtschaftliche Freiheit. Nur natürlich immer mit dem Zusatz, nur für Inländer. Die Préférence nationale, die Inländer bevorzugen. Natürlich gilt es nur für Inländer. Das heißt, dass die sozialen Vorteile, Kindergeld, Wohngeld, sollen natürlich nur an Inländer gezahlt werden, weil für die Ausländer wird es getrennte Sozialkassen geben. Natürlich, die brauchen niedrigere Renten, die gehen ja sowieso, wenn sie ihre Rente machen, zurück in den Senegal oder nach Algerien. Da kann man mit 100 Euro doch wunderbar leben. Warum brauchen sie dann Renten, die so hoch sind wie die der Franzosen? Ist doch logisch. Das heißt, das Programm wird weitgehend umgestellt auf ein sozialdemagogisches, was den herrschenden Wirtschaftsliberalismus nicht mehr affirmiert, sondern denunziert. Das geht auch einher mit einer Änderung der Positionierung in der internationalen Politik. Wie gesagt, bisher war es pro-abendländisch, pro-westlich, pro-US-amerikanisch. Der Front National macht sich zur Speerspitze des anti-amerikanischen, anti-atlantischen, anti-neue Weltordnungs-Nationalismus mit dem Bruch vollzieht er mit der Golfkrise, das heißt mit der Krise nach der Besetzung von Kuwait am 2. August 1990 durch die irakische Armee und dann mit dem Krieg der USA oder US-geführten Allianz gegen den Irak vom 17. Januar bis 28. Februar 1991. Alle großen französischen Parteien sind für den Krieg. Also außer der KP, die aber zu dem Zeitpunkt schon keine so ganz große Partei mehr ist. Die Sozialdemokratie regiert. Die französische Armee nimmt unter Mitterrand an diesem Krieg teil. Frankreich schickt 20.000 Soldaten an den Golf. Also wir reden nicht von 2003, wir reden von 1991. Das ist eine andere Konstellation. Die Konservativen sagen, das ist alles viel zu schlapp, was Mitterrand macht. Und Mitterrand sollte mal mit dem Einsatz der französischen Atombombe drohen gegen Saddam Hussein. Das heißt, die Konservativen hätten es gerne noch eine Spur härter. Alle Welt hätte erwartet, dass Jean-Marie Le Pen sagt, ein Krieg gegen, gegen ein arabisches Land. Ja, wunderbar. Jean-Marie Le Pen war im Algerienkrieg, also im Krieg, im Kolonialkrieg in Algerien, hat eigenhändig gefoltert in den ersten 6 Monaten des Jahres 1957. Jean-Marie Le Pen nahm als freiwillig dienender Unteroffizier der Fremdenlegion an der Suez-Expedition teil, also an der Strafexpedition Großbritanniens, Frankreichs und Israels gegen Ägypten nach der Nationalisierung des Suezkanals im Oktober 1956. Alle Welt hätte erwartet, dass Jean-Marie Le Pen sagt, ja, auf in den Krieg. Das machen die großen Parteien aber schon. Jean-Marie Le Pen sagt, nein, ich reise zu Saddam Hussein nach Bagdad, gebe ihm die Hand und sage, du bist mein Verbündeter gegen das Imperium der USA, das die Nationen bedroht. Drückt tatsächlich Saddam Hussein in die Pranke. Ende Oktober 1990 darf sogar die letzten französischen Geiseln, die in Bagdad festgehalten wurden, mit nach Hause nehmen. Und er lässt Plakate verkleben in Paris während des Krieges. Im Februar 1991 Mitterrand der Krieg, Le Pen der Friede. Wunderbare Konfusions-, also wunderbare Verwirrung politisch. Das machen heute Querfrontler auch in der Mobilisierung für den Frieden oder in ihrem Sinne eher für Wladimir Putin vielleicht. Das ist sozusagen der Bruch des Front National mit seiner eher konservativ-reaktionären Vergangenheit. Damit einhergeht ein Wechsel der Wählerschaft. Er gewinnt tatsächlich eine neue Wählerschaft, eine Arbeiterwählerschaft, die von den Linksparteien enttäuscht ist, eine Wählerschaft aus den sozialen Unterklassen, eine Wählerschaft, die nicht mehr weiß, was oben und unten und links und rechts ist, weil der Sozialismus ist nicht mehr da, die KP kracht ab, die Sozialdemokratie kracht runter, die KP macht, die Sozialdemokratie macht eine total wirtschaftsliberale Politik. Aber er verliert auch einen Teil der bisherigen Wählerschaft. Manche konservativen Mittelständler verstehen auch die Welt nicht mehr und sagen, der Front National wird links. Was ist denn diese Wirtschaftsprogrammatik? Das heißt, die kehren zurück zur konservativen Rechten, aber der Front National gewinnt eine neue Wählerschaft. Nur, das reicht auch nicht, weil was die Parteioberen glaubten, ist, dass sich jetzt, wo sie die Systemfrage scheinbar stellen, wo sie die Alternative zu allen, zu den Linken und zu den Rechten sind, dass sie aufsteigen wie die NSDAP in der Weltwirtschaftskrise. Die NSDAP in der Weltwirtschaftskrise ist 1928 2,6%, im September 1930 18,3%, 1932 37%. So glauben die Parteioberen, dass jetzt, wo der Marxismus tot ist, und 1992, 1993 auch Rezession, also Anstieg der Arbeitslosigkeit, dass sie jetzt so aufsteigen. Es funktioniert aber nicht, weil neue Wähler kommen dazu, auch nicht so viel, wie man dachte. Alte gehen aber wieder verloren, die gehen zu den Konservativen zurück. Das heißt, der Front National steigt, aber er steigt langsam. Präsidentschaftswahl 1988, 14,4%. Präsidentschaftswahl im April 1995, 15%. Okay, das ist ein halbes Prozent mehr. Das ist ein Rekordergebnis, aber es ist nicht der pfeilartige Aufstieg. Das heißt, es wird wieder eng. Und da tut sich die Spaltung auf. Weil da stellen sich wieder strategische Fragen. Soll man nicht doch versuchen, mit dem konservativen Block ein bisschen anzubändeln? In Italien regieren die Rechtsextremen, Postfaschisten und die Lega Nord damals mit Berlusconi bereits. Das heißt, soll man nicht doch versuchen, ein paar Bündnisse zu schließen, zu knüpfen, weil es doch nicht so klappt mit dem allein gegen alle? Das ist die Linie von Bruno Maigret. Generalbeauftragter, also so eine Art Generalsekretär und Chefideologe des Front National, also nicht mit Kommissar Maigret geschrieben, sondern mit E, M-E-G-R-E-T. Und Jean-Marie Le Pen hält dagegen und sagt, nein, nein, das interessiert mich nicht, und Postminister oder Landwirtschaftsminister zu werden, ist mir doch wurscht, und wir halten sozusagen an unserer Abgrenzungslinie fest. Er hält wahrscheinlich umso mehr dagegen fest, weil die andere Linie in seinem Rücken durch die jüngeren Kader durchgesetzt wird, die auch mal mitregieren wollen. Deswegen explodiert die Partei. Das heißt, deswegen kommt es zur Spaltung, natürlich auch, weil es ein Hahnenkampf zwischen zwei Männern, die um die Macht ringen, ist. Es sind auch zwei unterschiedliche Temperamente. Maigret stellt die Machtfrage und verliert. Das heißt, er wird aus der Partei geworfen, macht eine eigene Partei auf, scheitert aber. Das heißt, die Abspaltung, die gibt es heute noch, aber als Splitterpartei, heißt Mouvement National, zuerst Mouvement National, also nationale Bewegung, dann Mouvement National Républicain. Nationalrepublikanischen Bewegung wird ziemlich schnell zur Splitterpartei, weil sie es geschafft hat, sich nicht strategisch aufzustellen. Sie haben nämlich zwei verschiedene Milieus mit rausgenommen, die militanten Neonazis, denen Jean-Marie Le Pen zu langweilig und zu schlapp ist, und aber auch die jungen, gut ausgebildeten Kader, die gern mitregieren würden und gern respektabel wären. Das sind zwei verschiedene Profile, das passt nicht so ganz zusammen. Das ist das eine. Und das zweite ist die Figur. Maigret ist zwar ein beinharter, knallharter Ideologe, er wirkt aber beim Publikum nicht so wie ein starker Mann. Aus einem Grund. Maigret misst 1,62 Meter. Und Jean-Marie Le Pen ist der bullige Typ, der vor dem Mikrofon steht und auftrumpft. Also die persönliche Komponente spielt auch eine Rolle. Danach passiert erstmal nicht viel. 10 Jahre lang passiert gar nichts. Das ist die vierte Phase, über die wir ganz schnell hinweggehen, weil der Front National ist nur noch eine Wahlboutique, ein Wahlunternehmen. Das heißt, ein Unternehmen, das von seinem politischen Kapital lebt. Der Name ist eingeführt. Das Sympathiekapital in einem Teil der Wählerschaft ist da. Davon kann man bei Wahlen leben. Aber es gibt kaum noch eine Aktivität außerhalb von Wahlen. Die gab es vorher. Der Front National hat in den 90er Jahren in seiner sozialdemagogischen Phase eigene Gewerkschaften gegründet. Es fing an im November 1995. Komischerweise vor allem im staatlichen Repressionsapparat. Die erste Gewerkschaft war der FN Police, also die Polizeigewerkschaft. Die zweite Gewerkschaft war der FN Penitentiaire, also die Gewerkschaft der Gefängniswärter. Es gab dann noch ein paar andere Gewerkschaften, vor allem im Transportbereich, in den städtischen Transportbetrieben, also Verkehrsbetrieben, in den Verkehrsbetrieben von Paris und von Lyon. Aber das gab also sozusagen ein paar innovative Ansätze, Politik in Stadtteilen, in Unternehmen mit sozialer Demagogie. Das bricht alles weg, weil die Kader nicht mehr da sind. Die Spaltung ist ein Aderlass. Das heißt, die Partei lebt 10 Jahre lang nur noch von ihrer Präsenz auf dem Wahlzettel. Und das wird ja fast zum Verhängnis. Das wird ja fast zum Verhängnis, weil es einen gibt, nämlich Nicolas Sarkozy, der 2007 Präsident wird, der vorher Innenminister ist, seit 2002, der ihrer Wählerschaft Angebote macht. Zum Beispiel, der ankündigt im Wahlkampf 2007, ich schaffe ein Ministerium für die nationale Identität. Ein Ministerium für Einwanderung und nationale Identität. Das ist ein eindeutiges Angebot, also Ankündigung am 8. März 2007 und dann Regierungsbildung im Mai 2007, das Ministerium wird auch wirklich geschaffen. In dieser Phase ist der Front National in der Schwächephase, weil er hat es nicht geschafft, strategische Fragen zu lösen. Er hat es nicht geschafft, außerhalb von Wahlzetteln noch eine reale Existenz als Partei, als gesellschaftliche Organisation aufzuweisen. Und er hat es nicht geschafft, die Nachfolgefrage von Jean-Marie Le Pen zu lösen. Die wird 10 Jahre zu spät oder 15 Jahre zu spät geregelt, weil der alternde Chef mit über 80 in den späten 2000er ist für seine Partei zum Klotz am Bein geworden. Und dann wird die Nachfolgefrage doch gelöst, weil sich die Wunderlösung herausstellt. Die dynastische Lösung, man kann die eigene Tochter als Chefin präsentieren. Sie tritt an am 16. Januar 2011 auf dem Parteitag in Tours in Westfrankreich. Und was tut sie? Die Journalisten, die Bürgerlichen, die sich leicht faszinieren lassen. Huch, es gibt ja auch rechte Intelligenz, den hätten wir ja gar nicht gedacht. Und die sind auch noch telegen oder fotogen, jung, weiblich. Die Journalisten, die sich gern faszinieren lassen, erzählen Märchen. Eines dieser Märchen lautet, der Front National entdeckt das Soziale und er macht jetzt erstmals auch Sozialpolitik. Völliger Bullshit. Der Front National hat die Sozialdemagogie in den frühen 90er Jahren entdeckt. Nur damals noch mit dem relativ offen faschistischen Auftreten. Das heißt, der Front National in den 90er Jahren trat hin, denunzierte den Wirtschaftsliberalismus, aber hinter dem Wirtschaftsliberalismus de facto das jüdisch-freimaurerische Komplott gegen die Nation. Weil vermeintlich leitet sich alles soziale Übel, und damit komme ich zum Schluss, alles soziale Übel ab aus der Globalisierung. Globalisierung heißt auf Französisch Mondialisation. Isierung oder Isation deutet einen Prozess an, einen objektiven Prozess. Also auch keynesianische Ökonomen, liberale Ökonomen, marxistische Ökonomen sprechen von Globalisierung als der Neukonfiguration der internationalen Arbeitsteilung des Kapitals. Der Front National macht dabei daraus den Mondialisme. Isme oder Ismus deutet an, es geht um die Ideologie, also sozusagen den Globalismus oder die eine Weltideologie. Da wird alles reingepackt. Vom objektiven Prozess der Globalisierung oder der veränderten wirtschaftlichen internationalen Arbeitsteilung über den Antirassismus, die internationalen Lobbys, Antirassisten, Marxisten, Gewerkschaften, bis hin zu den Lobbys, also Lobby ist ein Lieblingswort von Jean-Marie Le Pen, die an den Nationen feilen, um sie zu schwächen und zu zerstören. Das klang schon relativ offen nach historischem Faschismus, die jüdische Weltverschwörung oder die freimaurische Weltverschwörung. Marine Le Pen macht eigentlich dasselbe. Das heißt, sie leitet die gesamte soziale Problematik ab aus der Globalisierung. Nur, sie tut es auf softere Art und Weise. Das heißt, neu ist nur der Stil. Der Kurs ist überhaupt nicht neu, aber wirklich überhaupt nicht. Neu ist, dass sie tatsächlich Argumentationen, die von anderswoher kommen, und das macht ein bisschen auch das Gefährliche aus, einbaut in ihren Diskurs und den dadurch tatsächlich als sachlich erscheinen lässt. Es gibt keynesianische Ökonomen, es gibt marxistische Denkerinnen, es gibt Ökologen, die herrschende Globalisierung kritisieren. Die Ökologien wegen der Transportkosten, es ist widersinnig, Autos von Japan nach Europa, nach Europa, nach Japan zu transportieren, was das alles an Ressourcen verschlingt. Wegen der sozialen Folgen, wegen des Lohndumpings. Marine Le Pen übernimmt das. Textblöcke. Ich war auf dem Parteitag in Tours im Januar 2011, wo sie antrat. Von ihrer Rede, die 60 Minuten ging, waren 20 Minuten. Wenn man eingeschlafen wieder aufgewacht wäre, hätte man gedacht, man ist auf dem Attac-Kongress. Weil sie in ihrer Denunzierung der Globalisierung einfach Textblöcke, Bausteine von anderswo übernommen hat. Das heißt, es klingt sachlich. Sie beschreibt dasselbe, was andere beschreiben. Ja, es gibt eine Globalisierung, weil es eine veränderte internationale Arbeitsteilung des Kapitals gibt. Allerdings ist sie so noch nicht. Der Kapitalismus ist globalisiert seit dem internationalen Sklavenhandel im 15. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert. Aber das klingt sachlich. Das heißt, es klingt so wie eine Partei nach anderen, die mit den anderen gemeinsam um Lösungsmöglichkeiten ringt. Das macht mit die Erfolgsgrundlage neben dem persönlichen Image Jungfrau, doppelt geschieden, andere Generation, Jahrgang 1968. Das macht mit Teile der Erfolgsgrundlagen auf. Das macht natürlich eine besondere Gefährlichkeit aus, was das nun bedeutet und wie man dem widerstehen kann, wird, glaube ich, nach der Pinkel-, Rauch- und sonstigen Erholungspause Gegenstand unserer gemeinsamen Diskussion sein. Dankeschön. Ein sehr langer Satz. Das ist schon ein langer Satz, oder?